Meine Damen und Herren, ich will heute, also das, was die Frankfurter Schule ausmacht in ihrer Hauptprägung durch Adorno, erweitern auf einen Horizont des Denkens, in dem die Frankfurter Theoretiker stehen, ohne sich in allen Punkten mit anderen Theorien identifizieren zu können, die aber doch vom Blickpunkt der Gegenwart aus sehr viele Begriffe, Ansätze, Methoden gemeinsam haben. Ich will also heute sprechen über andere Theoretiker wie Ernst Bloch. Über Lukács habe ich geredet, Maurice Merleau-Ponty, einen französischen Philosophen, und Herbert Marcuse. Das Bild in diesem Horizont ist nicht vollständig. Es gibt eine ganze Reihe von Theoretikern, Philosophen, Politikwissenschaftlern, die sehr wohl zum Teil auch im engeren Rahmen des Instituts für Sozialforschung gearbeitet haben, wie zum Beispiel Franz Neumann, der 1951, 52 bei einem Autounfall verunglückte, aber ein sehr bedeutender Soziologe, Politikwissenschaftler ist, der diese Frage von Demokratie ins Zentrum seines Denkens rückte und der als Mitarbeiter des Frankfurter Instituts betrachtet werden muss. Oder es ist Otto Kirchheimer, ein großartiger Gelehrter, Rechtsgelehrter, Gelehrter in politischen Wissenschaften, der sehr viel gearbeitet hat über das Verhältnis zwischen Recht und Demokratie, zwischen Recht und Staat und so weiter. Das heißt, es ist eine sehr breite Palette, wenn man jetzt die einzelnen Namen durchgeht. Und ich habe hier nur die bekannteren erwähnt, die doch im Umkreis dieses Frankfurter Theoriegebäudes stehen, auch im buchstäblichen Sinne Beziehung zum Institut für Sozialforschung haben, kleine Aufträge hatten, von denen auch in der Emigration zum Teil lebten, die man zu der Ursprungsfassung der Frankfurter Schule zählen muss. Das gilt in einem zentralen Sinne auch für die Theorie von Herbert Marcuse, die ich kurz skizzieren möchte, auch in ihrer Selbstständigkeit gegenüber den Fragestellungen von Adorno und Horkheimer. Marcuse ist ja eigentlich erst wirklich berühmt geworden im Zuge der Protestbewegung von 67-68, wo er dann doch als ein Protagonist, als ein theoretischer Vorkämpfer dieser Bewegung auftrat und sich ganz anders unter die Massen mischte als Adorno oder Horkheimer. Und der Grund dafür, dass Marcuse in dieser Bewegung so akzeptiert war, liegt wohl daran, dass Marcuse die Fragestellungen die in der Frankfurter Szenerie viel zu komplex und kompliziert und vermittelt waren, zuspitzte. Dualistisch zuspitzte. Also in seinem großen Buch One-Dimensional Man, der eindimensionale Mensch, wird im Grunde etwas in der Manier von Foucault das System so geschlossen in seinen Assimilations- und Manipulationsmöglichkeiten, dass die Verneinung dieses Systems gleichsam auf allen Ebenen des Ausgeschlossenseins den eigentlichen Protest strukturiert. Das heißt, wenn man ausgeschlossen ist aus dem System, wenn die Vermittlungsebenen zerbrechen, dann entsteht so etwas wie ein antiautoritärer Protest und wird politisch legitim in dem Augenblick, in dem es repressive Toleranz gibt. Das ist ein Begriff, den Barrington Moore, ein Kollege, und er geprägt hat, die repressive Toleranz. Also eine Toleranz, in dem gleichsam alles möglich ist. Aber die Schärfen, die notwendig sind, um etwas aufzusprengen, im System selber nicht mehr aufzudecken sind. Das heißt, bei Marcuse deutet sich an, dass die provokative Methode eine politische Methode ist. Das Aufbrechen des verdinglichten, versteinerten Systems, das könnte noch Adorno teilen, das verdinglichte, versteinerte System. Aber gerade in der amerikanischen Gesellschaft, wie Marcuse sie vorfindet, sind die Medien des Ausgleichs, der Vermittlung, des Abbrechens von Widersprüchen und Spitzen zusätzlich zu dieser Versteinerung des Systems, sodass es praktisch ein ausgebildetes, keine Lücken und Löcher lassendes System, eben die Eindimensionalität gibt. Und gegenüber dieser Eindimensionalität ist alles, was draußen ist, im Zustande von Befreiungshoffnungen. Natürlich greift Marcuse hier schon beginnende Bewegungen auf, die es in den Vereinigten Staaten früher gibt als in Europa. Das sind so Ausstände innerhalb der Universität Berkeley, das Einklagen unmittelbarer Sinnlichkeit, also die Verweigerung der Vermittlung. Und große Verweigerung ist dann das politische Schlagwort Marcuses. Große Verweigerung. Die Verweigerung mitzumachen. Dazu gehören jetzt viele Strömungen, politische Strömungen in den Vereinigten Staaten, die sich in der Civil Disobedience zeigt, also in dem zivilen Ungehorsam, in der Bürgerrechtsbewegung. Die ganzen Märsche der Bürgerrechtler gehören zu dieser Verweigerung. Auch nicht mehr nur zu vertrauen auf die Legalisierung der Gleichberechtigung, sondern das Einklagen der Gleichberechtigung. Martin Luther King ist derjenige, der an Ort und Stelle Gleichberechtigung fordert. Das heißt, nicht das Gesetz mehr abwartet, sondern erzwingt, dass bestimmte Busse Schwarze und Weiße gleichzeitig transportieren müssen. Das Einklagen von Rechten gehört zu dieser großen Weigerung im System mitzumachen. Und auf andere Weise sind Woodstock, die großen Ansammlungen von Menschen, man kann sagen von Millionen von Menschen, die ein Fest feiern, das natürlich von den Medien wiederum manipuliert wird und aufgegriffen wird, das aber in sich auch so etwas wie eine ruhende Verweigerung gegenüber dem bietet, was Popular Culture angeboten wird durch die Medien. Und es sind drittens eben die im engeren Sinne studentischen Aktivitäten, in der immer stärker Anfang der 60er Jahre diese gewissermaßen die Unterdrückung der Bedürfnisse, auch der Partizipationsbedürfnisse, der Beteiligungsbedürfnisse der Menschen eingeklagt wird. Man spricht damit in diesem Zusammenhang von sinnlicher Unmittelbarkeit, die sinnliche Unmittelbarkeit einklagen. Das Leben jetzt zu gestalten, wird zu einer politischen Formel der ganzen Periode der 60er Jahre. Und gibt den Theorien, die diesen Verdinglichungszusammenhang analysiert haben, auch der Frankfurter Schule, die politische Legitimation. Das ist ja ein Element, bei dem Adorno etwas bestürzt war, wenn er sagt, habe ich das denn alles gesagt, was die jetzt also folgern aus meinen Theorien? Er hatte sich gefragt, habe ich etwas falsch gemacht oder habe ich etwas richtig gemacht? Adorno war in den letzten Jahren seines Lebens ziemlich irritiert. Ich erinnere mich noch, dass also bei ihm selbst das Anti-Autoritäre durchschlug. Also 67 oder 68, 67, das war eigentlich selbstverständlich, dass man eben solche Leute mit Herr Professor anredete, nicht? Und er schimpfte ganz furchtbar, als ich auf ihn zukam und 67 und irgendwas mit ihm bereden wollte und sagte, Herr Professor, er war ja unwirsch und dachte, ich wollte mich lustig über ihn machen. Für mich als Assistent war das selbstverständlich, Adorno mit Herr Professor anzureden. Da ist irgendwas in seinem Kopf vorgegangen, was mit Veränderungen zu tun hat. Er hat gespürt, irgendwie ist das Brechen der Verhältnisse auch das, was eigentlich in seiner Theorie mit enthalten ist. Aber natürlich die unsauberen Formen, in denen das umgesetzt wird, überschritten auch den politischen Horizont, Vorstellungshorizont Adornos. Ihm wäre es lieber gewesen, das hätte wäre geregelt verlaufen, nicht nach Regeln. Und das war es nicht. Das ist aber gerade der Impuls gewesen des antiautoritären Protestes, das geregeltes Verhalten schon Ausdruck des Herrschaftssystems ist. Hier hat Marcuse eine Symbolfunktion bekommen, ganz anders als Horkheimer und Adorno. Und Sie werden auf Bildern ja auch sehen, die gewaltigen Versammlungen in Frankfurt, aber auch in Berlin, insbesondere in Berlin, in denen Marcuse durchaus auf dem Niveau seiner Philosophie erläutert, worin die Notwendigkeit eines solchen Protestes liegt. Und selbstverständlich sind in dieser Atmosphäre, in der Marcuse denkt, auch die beginnenden Bombardements auf Vietnam im Spiel. Das heißt, der Vietnamkrieg geht ja von Kennedy aus. Das heißt, die ursprünglichen Verwicklungen kommen aus der Kennedy-Ära und werden dann bei Johnson fortgesetzt und merkwürdigerweise erst bei Nixon beseitigt, also einem Konservativen. Die Liberalen sind es, die diesen Krieg immer stärker anheizen, der jetzt einen Krieg und die Kriegsfolgen in die Vereinigten Staaten bringt, wobei hier die Jugend stärker als die Erwachsenengeneration wahrnimmt, dass es sich um keinen gerechten Krieg handelt. Das war unstrittig gegen das Dritte Reich, dass das ein gerechter Krieg ist. Diese Generation, diese alte Generation, schon beim Koreakrieg 50, 51 war es gebrochen, aber immerhin, da war doch noch der Versuch, sich die Expansion des Nordens zu verbieten. Das heißt also die Ausdehnung des kommunistischen Machtbereichs auf Südkorea, dem Widerstand zu leisten, stärker. Der Vietnamkrieg ist ein moralisch sehr gebrochener Krieg und mit gewaltigen Folgen und vor allen Dingen mit dem Bewusstsein dieser jüngeren Generation, dass man ihn nicht gewinnen kann. Und am Ende sind ja riesige Armeen in Vietnam beteiligt. Und hier verbindet sich ein antiimperialistisches Element mit Bürgerrechtsbewegungen und einem Erwachen einer Jugend, einer jungen Generation, die sich vorgenommen hat, ihre eigenen Lebensverhältnisse einzuklagen von dieser Gesellschaft, einer der reichsten Gesellschaften der Welt. Marcuse artikuliert das und kann es artikulieren, weil er sein Denken ist durch zwei Traditionen bestimmt. Zum einen durch die Kenntnis und das Wissen der amerikanischen Verhältnisse, obwohl er da in den Vereinigten Staaten sich nie so wohl gefühlt hat, was sich auch ausdrückte in seiner etwas verächtlich klingenden Amerikanisch. Das war ziemlich furchtbar. Und das ist auch so empfunden worden von Amerikanern, dass eine Abwertung der Sprache. Er hat sich nicht die Mühe gemacht, also auch nur den Akzent, den amerikanischen, anzunehmen, sondern hat deutsch-amerikanisch gesprochen. Aber das ist die eine Tradition, die er aufnimmt. Und er ist ja dann auch in diesem Zusammenhang aufgewachsen und ist nach Deutschland nicht zurückgekehrt, ist allerdings auch nicht gerufen worden. Und die zweite Tradition, in der er aufwuchs, war selbstverständlich die genuin deutsche Tradition der Philosophie, über Heidegger als Heidegger-Schüler, beginnend in Freiburg und dann in Frankfurt am Institut arbeitend, und sich den Marxismus aneignend, wie er dann durch die Frühschriften dokumentiert wurde. Und das ist nun der entscheidende Punkt, in dem deutlicher als bei Adorno und Horkheimer die Tradition von Hegel und Marx in der Gestalt eben der Frühschriften von Marx, sowie die Pariser Manuskripte 1932 erschienen sind, dass diese Tradition stärker durchgehalten wird. Nicht nur die etwas heideggerisierende Interpretation der Pariser Manuskripte von Marx, aber doch so, dass hier der marxische Hintergrund bei Marcuse immer deutlicher bleibt als in der viel stärker erkenntniskritisch gerichteten Theorie von Adorno. Man kann sagen, dass Marcuse deutlich in die Tradition des westlichen Marxismus gehört. Und ich will jetzt mal versuchen, in Kürze zu sagen, was das ist, westlicher Marxismus. Der Begriff taucht auch auf und ist auch eine Bezeichnung von sehr verschiedenen Elementen marxischen Denkens und auch sehr verschiedener politischer Ausrichtung. Dieses Denkens hat aber im Blick von heute sehr viel gemeinsam, die einzelnen Theorien. Der westliche Marxismus lässt sich als eine philosophisch-soziologische Tradition bezeichnen, die auf die Ursprünge des marxischen Denkens zurückgeht, aber von der Grundüberzeugung, dass Sozialismus nur in den reifsten kapitalistischen Ländern sich entwickeln kann. Das ist, wenn man die Schalen abzieht, die der Marxismus im 20. Jahrhundert auch um sich gelegt hat, eine der Grundannahmen der marxischen Theorie. Und zwar beruht diese Grundannahme darauf, dass er sagt, ja, diese Grundannahme beruht auf einer Überschätzung zunächst. Marx hat ein solches Bild von der Kraft des Kapitalismus, gerade im Kommunistischen Manifesten, in vielen Schriften, von der revolutionären Kraft des Kapitalismus, dass er sagt, diese Kraft bricht alle Burgen und alle Grenzen und siedelt sich auf der ganzen Welt an. Demgegenüber kann man nichts außerhalb aufbauen, sondern nur aus dem Innern heraus, so wie das Proletariat wächst und wächst und wächst. Das Proletariat der fortgeschrittenen Länder ist der Träger der revolutionären Bewegung, nicht Proletariatsfragmente in unterentwickelten Ländern. Man muss diesen Kern herausarbeiten. Marx hätte er es gesehen, was mit der Oktoberrevolution eingeleitet wird, ganz zweifellos in dieser Weise bestätigt und gesagt, das kann nicht gelingen. Es gibt wenige Hinweise darauf. In der Einleitung zum Kommunistischen Manifest in russischer Ausgabe ist dieser Hinweis, aber vor allen Dingen in den Briefentwürfen an die Vera Sasulitsch, eine Sozialdemokratin, russische Sozialdemokratin, die an den Bürger Marx schreibt mit der Bitte, doch zu erklären, ob etwa Russland imstande sei, eine Stufe zu überspringen in der Entwicklung. Dass der Sozialismus sich verbündet mit den alten Mir-Formen, also Gemeinwesenformen, die es gibt. Und Marx macht sich große Mühe. Es gibt drei Briefentwürfe, die er immer verwirft und die werden immer kürzer. Und der letzte Briefentwurf hat einfach die Feststellung, ich habe über das, was ursprüngliche Akkumulation ist, nur in Bezug auf England Aussagen gemacht. Ich habe nicht genügend studiert, wie die Verhältnisse in Russland sind, ist die Antwort. Das heißt, das, was er entwickelt hat, an Möglichkeiten, sich von vorkapitalistischen Formen in den Sozialismus zu transponieren, ohne die ganze furchtbare Geschichte des Kapitalismus durchzumachen, trifft das eher bei Marx auf Skepsis. Engels sagt es deutlicher in einer seiner letzten Schriften vor dem Tode 1895 in Soziales in Russland, in einer kleinen Schrift, sagt er, der Mir kann Basis sein einer sozialistischen Transformation, aber nur, wenn die fortgeschrittenen Länder sich solidarisch an diesem Prozess beteiligen. Das heißt, wenn es eine sozialistische Revolution im Westen gegeben hat, dann ist auch eine solche Transformation möglich. Und das ist ja nun geschichtlich gerade nicht passiert. Davon gehen aber alle Theoretiker bis 1922, 23 bis zu Lenins Tod aus, dass die Oktoberrevolution nur gelingen kann, wenn es westliche Revolutionen gibt. Und 1923 mit dem Arbeiteraufstand, Januaraufstand, ist die letzte Phase möglicher revolutionärer Aufstände beendet. In Italien ist 22, 23 schon der Marsch auf Rom. Der Faschismus entwickelt sich in fast allen europäischen Ländern. An der Grenzmarke zwischen weiterführender Interpretation des Marxismus im Leninismus und einer immer stärkeren legitimationswissenschaftlichen Deformation des Marxismus und der kritischen Weiterentwicklung im westlichen Marxismus ist Rosa Luxemburg. Sie hat noch beide Seiten, oder sie kämpft um beide Seiten, sie kämpft um beide Seiten. Sie kämpft um ein Verständnis für die Oktoberrevolution. Das ist ihre Kritik der Oktoberrevolution, in der sie ja diese berühmten Worte ausspricht gegenüber den Zentralkomitees. Wir können nicht, die Zentralkomitees können nicht vorgeben, was wahr und falsch ist. Es sind eben auch lebendige Menschen und damit ist hier kein Wahrheitskriterium. Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, nie des Gesinnungsgenossen. Das ist keine Freiheit. Da hält sie einen Punkt, einen entscheidenden Punkt des marxischen Denkens fest, indem sie sagt, der Sozialismus kann nicht darin bestehen, also Freiheiten abzuschaffen, bürgerliche Freiheiten. Sondern wenn, dann aufheben. Aber aufheben bedeutet immer eine höhere Stufe der Freiheit. Und das Bürgertum der Sozialismus kann nicht darin bestehen, die Gleichheit aufzuheben, mit der Bemerkung, dass ja die Menschen gar nicht gleich sind. Sondern der Sozialismus kann nur darin bestehen, formale Gleichheit zu sichern und gleichwohl die soziale Ungleichheit zu berücksichtigen und soziale Ungleichheit zu beseitigen unter dieser formalen Gleichheit. Die Menschen können nicht darauf verzichten, dass sie eben doch auch vor dem Recht gleich sind. Und überhaupt die ganzen Rechtsverhältnisse des Bürgertums verschaffen den Menschen auch Sicherheiten, auf die sie unter keinen Umständen verzichten möchten. Aber dieses Recht in die Gesellschaft zurückzunehmen und damit zu einem wirklichen Recht zu machen, wäre die ungeheure, anstrengende Arbeit sozialistischer Demokratie. Und es bedeutet auch nicht, wenn man sozialistische Demokratie sagt und bürgerliche repräsentative Demokratie, dass es jederzeit möglich ist, den Deputierten oder den Beauftragten, den Mandatsträger zu entlassen, wenn die Laune danach ist. Nicht diese Räteverfassung ist ja ursprünglich durchaus ein Regelsystem, und sondern die Erweiterung oder Ergänzung durch das, was wirklich gemacht wird in der Beseitigung von Ungleichheit. Und das betrifft bei Rosa Luxemburg auch stark eben die Frage der Frauen oder bei Clara Zetkin stärker, die also die Gleichheit der Frau in diesen Prozessen betont hat und eingeklagt hat. Aber übrigens, die Frauenfrage ist in der sozialistischen Bewegung nie zu dem Punkt gekommen, wie die feministische Bewegung sich heute versteht, sondern die feministische Bewegung, Vicky Braun und andere in dieser Zeit, sind gerade ausgeschieden aus der Sozialdemokratie, weil hier immer gesagt wurde, wir müssen erst die Revolution machen und dann ergibt sich die Gleichheit, der Gleichstellung der Geschlechter von alleine. Das ist natürlich falsch gewesen. Es ergibt sich überhaupt nichts von alleine. Während die Frauen, die bürgerlichen Feministinnen darauf beharrt haben, dass der Kampf also auch vorher einsetzen muss und die patriarchalischen Strukturen aufgebrochen werden müssen. Dieses Erbe, dass es immer Frauenabteilungen in den Vorständen gibt, meist nur eine Frau in einem Vorstand, aber eine gibt es immer in den Gewerkschaftsvorständen. Manchmal ist sie auch Vorsitzende mit einer Männermehrheit. Dieses Erbe ist bis heute geblieben, nicht? Dass im Grunde das Problem eben des Geschlechterverhältnisses als ein nicht politisches Problem betrachtet wird. So, Rosa Luxemburg steht an dieser Grenzmarke und Rosa Luxemburg ist keine Frauenrechtlerin. Im Unterschied zu Clara Zetkin kämpft sie eben auch, für sie ist das kein Problem. Und ihre Theorie besteht eben darin, dass sie in der Imperialismustheorie, das ist aber ein anderes Gebiet, den letzten Versuch macht, die kritische Dimension des Marxismus in den Leninismus einzubringen. Und in gewisser Weise respektiert Lenin Rosa Luxemburg sehr aufgrund ihrer kritischen Haltung. Und wir können auch feststellen, dass bis 23, 25, bis so die Perspektiven der Kollektivierung in Russland beginnen, in der Tat ein sehr, sehr freies geistiges Leben in Russland vorherrscht. Das gilt für die Künstler, für viele Künstler, für Dichter, Maler und Philosophen, Rechtsphilosophen. Pashukanis und andere sind große Rechtsphilosophen dieser Zeit. Das heißt, hier ist diese kritische Dimension unter dem Banner des Marxismus, nicht dieser Zeitschrift, die in dieser Zeit entsteht, kann man das sehr genau studieren, den Abstieg in die Zeit des Stalinismus, in der dann auch die Leute anfangen, völlig inkompetent zu schreiben. Also Freud gar nicht kennen oder ein Wort oder ein Zitat oder eine Schrift kennen und über ihn als bürgerlichen Subjektivisten herfallen. Oder sich auslassen, kuriose Auslassungen über die Relativitätstheorie in diesen Zeitschriften. Und diese Linie, also von Rosa Luxemburg, gibt den politischen Akzent des westlichen Marxismus ab. Das heißt, der politische Akzent besteht eigentlich darin, wir müssen daran arbeiten, dass unter westlichen Bedingungen eine Kritik des Proletariats stattfindet, dass unter westlichen Bedingungen wir die Wissenschaften weiterentwickeln, auch die Einzelwissenschaften. Also zum Beispiel eine kritische Industriesoziologie oder kritische Psychologie. Also die Wissenschaften, die bei Marx noch nicht Gegenstand seiner Kritik sein konnten. Marx hat sich ja nur mit den Wissenschaften beschäftigt, die in entwickelter und ideologisch verdrehter Form da war. Aber die Elementenpsychologie oder die, was damals Psychologie war, war nicht ernst zu nehmen, war keine entwickelte Psychologie. Nun ist es gerade Marcuse, der Freud aufnimmt in Eros und Kultur, seiner großen Schrift Eros und Civilizations, versucht er nachzuweisen, eben die Triebunterdrückung als ein wesentliches Element der Befreiungsfantasien und auch der Notwendigkeit der Befreiung. Dieses Eros und Kultur ist wesentlich ein Kommentar zu Freud und zu dem Erkenntnisphilosophen Freud stärker als in Bezug auf den Therapeuten, überhaupt in der Frankfurter Schule und in denjenigen Zusammenhängen, die hier rezipiert werden, ist der Kulturphilosoph Freud, der Analytiker, der Psychoanalytiker, als ein Erkenntnistheoretiker und Wissenschaftler im Vordergrund gegenüber dem psychoanalytischen Praktiker. Wir haben also hier die Aufnahme bei Marcuse sehr deutlich, und das ist vergleichbar mit Adorno, dass die Subjektivitätsdimension ein eigener Gegenstand der Analyse und der Betrachtung wird, und zwar auf der Ebene der durch Unterdrückung provozierten Mechanismen von Befreiungsfantasien, also Eros gegen Thanatos, Eros gegen Todestrieb, spielt also bei Marcuse eine große Rolle. Es gibt ja diese Thanatos-Theorie bei Freud, nicht wirklich entfaltet, aber es gibt sie. Ich glaube, in der Vorlesung von 1923 wird sie entwickelt, wo er sagt, es gibt zwei Grundtriebe, Eros und Thanatos, also Todestrieb und Lebenstrieb. Wobei der Todestrieb immer verknüpft ist mit dem, worauf Marcuse verweist, mit der Form verstorbener Arbeit, Bürokratie, dem Leerlauf, der Wiederholung des ewig Gleichen. Der Todestrieb ist so etwas wie der Leerlauf im Leben. Es ist nicht immer die Absicht der Selbsttötung, sondern eine leerlaufende Biografie wäre in der Interpretation von Marcuse so etwas wie Ausdruck dieses Todestriebes. Werden gerade der Eros als eine Energiequelle sich ausdrückt in Sublimierungsformen, also künstlerische, kulturelle Sublimierungsformen, um die Überlebensfähigkeit der Menschen zu erweitern. Nicht, um die Überlebensfähigkeit zu erweitern. Und ganz im Marx'schen Sinne für die Menschen eine Welt zu erzeugen, in der sie sich bejaht fühlen. Bejaht fühlen durch das eigene, was sie produziert haben. Nicht hier haben sie eine Subjektdimension als konzentrischen Kreis bei Marcuse. Es gibt eine ganze Reihe von Schriften von Marcuse, die auch Fragen des Antisemitismus betreffen. Hegel und die Revolution, ein großes Hegelbuch hat er geschrieben. Aber ich glaube, wenn man Marcuses Denken nach dem beurteilen wollte, was so die Substanz ist, würde ich es in dieser Subjektdimension sehen, die ja dann im eindimensionalen Menschen auch in Spannung, in kollektive Spannung tritt zum bestehenden System. Das wäre eine Position innerhalb des westlichen Marxismus. Ich nehme eine zweite, wie die von Merleau Ponty. Soll ich das irgendwo anschreiben oder was? Ja, dann müsste ich in ein Stück rein. Ja. Also, Maurice Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty, ein Denker, ein französischer Denker, der aus der Tradition Husserls kommt und ein sehr bedeutendes, auch sehr wirkungsvolles Buch geschrieben hat, Phänomenologie der Wahrnehmung. Der aber, wie sehr viele französische Intellektuelle, viel stärker als in Deutschland, immer einen intensiven Bezug zur Arbeiterbewegung gehabt haben. Die einen haben das dann abgebrochen, sind vielleicht so gar Konvertiten geworden, sind auf die andere Seite gegangen. Aber der Bezug zur Arbeiterbewegung ist bei den französischen Intellektuellen der 20er Jahre so etwas wie eine Selbstverständlichkeit. Das gilt eben für Pädagogen und Philosophen und viele andere Ausprägungen des Denkens, so auch für Merleau-Ponty. Die eigentliche Bedeutung von Merleau-Ponty liegt darin, dass er in seinem Buch Humanismus und Terror versucht, die stalinschen Prozesse, die Moskauer Prozesse zu deuten. Und zwar auf der Folie eines literarischen Werkes von Arthur Koestler, in der englischen Fassung Darkness at Noon, Sonnenfinsternis, in der Koestler in großartiger Weise diese Moskauer Prozesse und die Figuren, die Hauptfiguren der Moskauer Prozesse verbindet, um sie darstellbar zu machen. In dieser Figur Nikolai Salmanowitsch Rubaschow, der Hauptfigur der Sonnenfinsternis, sind Sinowjew und Bucharin miteinander verknüpft. Und diese Figur wird jetzt so beschrieben von Merleau-Ponty, dass hier eine Art Realitätskampf in dieser Figur stattfindet, die am Ende dazu führt, dass er mit seiner Selbstverurteilung einverstanden ist. Der Prozess, den Merleau-Ponty hier in Humanismus und Terror beschreibt, ist deshalb so wichtig, weil es bei den Moskauer Prozessen viele westliche Beobachter gegeben hat, die die korrekte Verhandlungsführung nach den Gesetzen der Sowjetunion als bewundernswürdig angesehen haben. Das heißt, es gibt viele Intellektuelle, des Westens, nicht nur Sozialisten, die das als ein völlig korrektes Verfahren betrachtet haben. Mit Beweisketten, mit Verteidigern, mit Anklageschriften. Und für Merleau-Ponty war das nicht geheuer, dass in den ersten und zweiten Prozessen praktisch die ganze alte Garde sich als Verräter hat betätigen können. Kooperation mit Hitler, mit der SS und SA waren Vorwürfe auch gegenüber Bucharin, sodass er sich jetzt die Mühe machte, einmal philosophisch zu begreifen, was da abgelaufen ist. Und er sagt Folgendes: Die Entwicklung der Sowjetunion zum Sozialismus in einem Land, das war die Parole Stalins etwa ab 1925, hat dazu geführt, dass sich immer stärker der Konflikt zwischen Stalin und Hitler zuspitzte. Am Ende gab es keine richtige Mittelstellung mehr, sondern die gesamte alte Garde, die einen anderen Weg des Sozialismus wollte. Bucharin hatte sich zum Beispiel gegen die Kollektivierung der Landwirtschaft gewandt. Dem ist aber entgegengehalten worden, ohne Kollektivierung würde die Sowjetunion unterliegen. Das heißt, der Industrialisierungsprozess muss vorangetrieben werden. Und auch schon Lenin hatte ja gesagt in verschiedenen Äußerungen, der Russe ist ein konstitutionell fauler Mensch. Und der müsse vom Westen lernen. Lenin hat sehr bewundert Ford und den Fordismus, die Rechenhaftigkeiten, die Deutsche Eisenbahn und die Deutsche Post hatte als Vorbilder den Russen vorgeführt. Nicht die Exaktheit der Verwaltung und alle diese Dinge müssen erst hergestellt werden. Und Stalin hat ein solches Programm einfach umgesetzt. Er sagt, wenn die nicht wollen, dann müssen sie hin. Und wer nicht will, da entstehen die Arbeitslager in dieser Zeit. Es wollten sehr viele nicht. Dann müssen die mit Gewalt gezwungen werden. Und viele dieser Altgardisten im Zentralkomitee, im Politbüro, Trotzki gehört dazu. Trotzki wird 1927 ausgeschlossen aus der Partei und wird dann ausgewiesen und 1941 in Mexiko ermordet. Bucharin gehört zu denjenigen, die sagen, wir müssen einen viel milderen Weg einschlagen in der Sowjetunion, um die Massen nicht zu verlieren. Sinowjew war Repräsentant in der kommunistischen Internationale, hatte also sehr viel von europäischen Verhältnissen mitbekommen. Das heißt, hier setzt sich eine Art also Diktatur, Ein-Mann-Herrschaft durch, in der diese alten Kämpfer immer stärker das Gefühl haben, sie sind von der Realität abgekoppelt. Was ist die Realität des Sozialismus? Im Westen gibt es keinen Sozialismus. Und das, was überhaupt Sozialismus ist, außer in Ideen, ist die Sowjetunion. Und diese innere Zwiespältigkeit erörtert Merleau-Ponty in Humanismus und Terror am Modell des zerrissenen Bewusstseins jener Stufe in der Hegelschen Phänomenologie, die sich beschäftigt mit dem mittelalterlichen Menschen, in dem dieses Innerweltliche und Außerweltliche, was ist wirklich, bezeichnet auch als unglückliches Bewusstsein, das zerrissene unglückliche Bewusstsein in der Stufe der Phänomenologie des Geistes bei Hegel. Sie sind zerrissen. Und Rubaschow, alias Bukharin, Sinowjew, sagt am Ende, ich will von dieser Realität nicht getrennt werden. Im Grunde hat Stalin recht. Ich habe mich geirrt. Ich habe alle diese Verbrechen begangen. Und die Selbstbekenntnisse sind bei allen diesen führenden Leuten vorgeführt worden, auch der internationalen Presse. Das heißt, das, was man eben so im Alltagsgebrauch Gehirnwäsche, Gehirntraining nennt, in einer geschichtlichen Dimension übersetzt, können Sie da in Humanismus und Terror einmal nachvollziehen. Auch eine hochbrisante, gelungene Interpretation, warum so viele Menschen diese Schuldbekenntnisse ablegen. Nicht nur, weil sie schwach sind, sondern weil für sie die Wirklichkeit zusammenbricht. Und die einzige Wirklichkeit, an die sie sich halten können, ist jetzt die stalinsche Linie der Wirklichkeit. Sogar Bloch geht so weit, zu sagen, Hitler oder Stalin, das ist jetzt die Frage unserer Welt. So, Merleau-Ponty erfährt, wie Sartre, 46, 47, gibt es Gerüchte über Arbeitslager in Russland, die Konzentrationslager ähnlich, Lagern ähnlich sind. Der Kontakt zwischen Sartre und Merleau-Ponty bricht hier ab, weil Sartre immer noch, also zur kommunistischen Partei, sich neigt, die zum Teil zugehörig ist, während um diese Zeit, als das Gerücht und Dokumente über die Arbeitslager auftauchen, eine ganze Reihe von Intellektuellen aus der kommunistischen Partei entweder ausgeschlossen werden oder austreten. Dazu gehört auch Merleau-Ponty. Er verfolgt seine Linie des westlichen Marxismus jetzt ohne eine, ohne den Hintergrund der Entwicklung in der Sowjetunion, weil er die Sowjetunion als ein sozialistisches Land endgültig abschreibt. Wir haben ja heute noch einmal mit dem Schwarzbuch so die Versuche, natürlich auch die Beteiligung der westlichen kommunistischen Parteien an diesen Mordgeschichten, diesen Mordtaten des Stalinismus zu dokumentieren. Und selbstverständlich ist es auch immer in den westlichen Ländern so, dass es viele Opfer gegeben hat, die zum Teil damit zu tun haben, dass die Menschen in der Tat in diesem stalinistischen Denken immer mehr als bloßes Mittel behandelt wurden. So ist auch inzwischen deutlich, dass Ernst Thälmann hätte ausgelöst werden können, also gerade in der Zeit des Stalin-Hitler-Paktes. Aber der im Gefängnis sitzende Thälmann für die sowjetische Führung wichtiger war als der freie Thälmann. Das heißt, hier gibt es in Frankreich eine deutliche, eine klare Auseinandersetzung zwischen jenen Fraktionen, die nach wie vor, ja, bis zum heutigen Tage bei den gerade der französischen kommunistischen Partei noch daran festhalten, dass es wenigstens ein wichtiges Experiment war, was in der Sowjetunion stattfand, und denjenigen, die allmählich immer stärker sehen, dass weder in der Philosophie noch in der Psychologie noch in anderen Wissenschaften das Denken produktiv sich hat entwickeln können unter solchen Herrschaftsbedingungen. Also hier wird ein Begriff von Dialektik entwickelt, der die Handelnden, die Verwickelten, nicht, einbezieht ins Denken. Das macht die Substanz von Humanismus und Terror von Merleau-Ponty aus. Deshalb rechne ich ihn zu diesem westlichen Marxismus. Er ist im Übrigen einer der ersten, die mit seinem Buch Die Abenteuer der Dialektik, den Missbrauch der Dialektik aufdeckt, indem diese, ja, das abenteuerliche Umgehen mit Begriffen, wo die Präzision verloren geht. Wenn ich also den zweiten hier als den Maurice Merleau-Ponty bezeichne, dann müsste ich einen dritten nennen, der in den 20er Jahren also sehr eng mit den kommunistischen Parteien zusammenarbeitet, aber ganz eindeutig ein Freud-Schüler ist, nämlich Wilhelm Reich. Wilhelm Reich kämpft an einer anderen Front als Marcuse, vor allen Dingen an einer praktischen Front. Wilhelm Reich sieht sehr früh, dass die Entstehung des Faschismus etwas mit den verklemmten Gefühlen zu tun hat. Nicht nur der Bürger, sondern auch der Proletarier. Damit, dass hier Sexualität tabuiert wird und die Verklemmtheit, die Ausdrucksunmöglichkeit erotischer Dimensionen unter diesen Spießergesetzen ein Element ist, in der sich auch so etwas wie Befreiung des Alltags nicht vollziehen kann. Seine Faschismusanalyse ist sehr präzise in dem Punkt, dass er sagt, wie immer man Organisationen als Widerstandsorganisationen begreifen mag und wie schlagkräftig die sind, wenn die Menschen nicht ihre unterdrückten Triebenergien in sublimierter, also menschenwürdiger Form ausdrücken können, sondern dass sie explodieren, wenn es eine Abspaltung, also von Triebenergien, von dem, was zugelassen ist, gibt, dann können Faschisten aufraffen, den Rohstoff. Dann haben sie den Rohstoff für ihre Verbrechen. Und in den sozialdemokratischen und kommunistischen Parteien sitzen eben also nicht nur aufgeklärte Bürger, sondern der Durchschnitt, das sind Spießer. Das heißt also, das sind Menschen genau, die also Reich im Auge hat, wenn er das sagt. Das sind nicht nur die Nazis, sondern der durchschnittliche Sozialdemokrat dieser Zeit, und auch das hält sich durch, rümpft die Nase bei irgendwelchen Ehescheiden oder Scheidungen oder Nebenbeziehungen oder überhaupt über Sexualität und was alles mit dem Körper zu tun hat, ist doch unter die Bewusstseinsgrenze gesetzt, und Reich sagt, und da arbeitet es und geht gewissermaßen Schwarzmarktwege oder Prostitutionswege. Das heißt, also die Befreiung der Sexualität ist der entscheidende Punkt des frühen Reich, des frühen Er hat später apokryphe Sachen entwickelt, die Lehre der Orgone. Das ist also, verstehe ich einfach nicht. Das ist, da ist er irgendwie auf Wege geraten, andere, aber es gibt Reichanhänger, die verstehen das sehr gut. Also die wissen auch, was das ist. Aber das will ich hier gar nicht entfalten, weil ich auch nicht so richtig weiß, was das ist. Aber bis in die 50er Jahre, bis in die Zeit, gehört Reich zu den Theoretikern, die sehr viele Seiten am Faschismus wahrgenommen haben, die mit der Alltagssituation der Menschen zu tun haben, mit dem Wohnen, welche Straßen sie benutzen, die Phänomenologie der Bewegung. Aber unter Gesichtspunkten jetzt nicht wie Walter Benjamin in dem Passagenwerk gleichsam die Beobachtung dessen, was vorgeht, sondern Reich ist ein politischer Mensch, der dann, als er nun ausgeschlossen ist aus der kommunistischen Partei, eine Sexpol-Bewegung auch gründet, eine sexpolitische Bewegung, in der sich viele Elemente finden, die dann in der theoretischen Dimension auch von Marcuse begründet werden. Das heißt, die Unterdrückung der Triebe, die Unmöglichkeit geregelter Ausdruckskraft der Triebe und der Sublimierung alle diese Dinge werden ins Zentrum der politischen Folgen gerückt, der politischen Folgen. Verklemmte, angstbesetzte Menschen folgen dem Faschismus, sind Ansprechpartner für faschistische Gewaltaktionen. Insofern ist der freie, selbstbewusste Mensch, der auch mit seiner Sexualität umzugehen versteht, der Demokrat. Und die ganzen autoritären Fixierungen haben ihm zur Folge auch mit der sexuellen Unterdrückung zu tun. Das ist gewiss einseitig formuliert, aber so zugespitzt, dass eben weder in der sozialdemokratischen Dimension der Arbeiterbewegung, also sozialdemokratisch-gewerkschaftliche, noch in der kommunistischen Dimension, das bereitwillig aufgenommen wird. Weil das gilt als bürgerlicher Subjektivismus, das gilt als Rückfall in subjektivistische Einstellungen. Es liegt auf der Hand, dass Wilhelm Reich, der eigentlich bis Mitte der 60er Jahre unbekannt ist, dann in der Studentenbewegung sehr stark rezipiert wird. Ja, es gibt einzelne Schriften, als Raubdrucke erscheinen erst in dieser Zeit. Nicht die sexuelle Revolution und die Faschismusanalyse sind in Raubdrucken. Durch einen sehr verdienstvollen Menschen, Lothar Wolfstetter, der so ein Druckunternehmen gegründet hat also sogenannte schwarze Reihe, nicht? Die Älteren werden vielleicht noch eins oder andere haben. Da ist auch Horkheimer und andere erschienen. Und um die Rechtsfrage zu umgehen, hat er dann immer signiert Amsterdam. Die sind in Amsterdam gewohnt. Aber ich weiß, dass sie in Frankfurt gedruckt wurden und auch da vertrieben wurden. Aber was hat sich da? Es wurde dann so viel. Auch die Polizei und irgendwelche Aufsicht war ohnmächtig gegenüber diesen Raubdrucken. Und Wilhelm Reich und die sexuelle Revolution und die Psychologie des Faschismus waren zwei für die Bewegung sehr prägende Schriften. Also Wilhelm Reich, nicht Marcuse, Wilhelm Reich. Sie haben eigene konzentrische Bewegungselemente. Die Kontinuität des Denkens von Wilhelm Reich ist nicht die gleiche wie bei Marcuse. Bei Marcuse kann man von 1932 bis 78, als er stirbt, eine solche kontinuierliche Linie in einem relativ konstanten Kategoriensystem betrachten. Wilhelm Reich gehört zu denjenigen, die in ihrer Altersphase dann abbrechen oder etwas ganz anderes machen. Nur er wird das nicht sagen. Was? Das kann man auch nicht sagen. Ich meine, diese Organ-Geschichten, das ist doch das Bild eigentlich nur das Anfang vom aristotelischen Organon sozusagen. Das ist sicherlich einigermaßen durchdacht, weil er ist eben Praktiker. Und hat diese Sache mit seiner Analyse von der Schizophrenie und so weiter und der Absetzung zur Neurose in Amerika eigentlich einigermaßen plausibel, aber jedenfalls als Psychoanalytiker klar gemacht. Insofern kann man das genau sagen, parallel der negativen Dialektik. Also das würde ich nicht wagen, so zu sehen. Ich wollte nur den Bruch festhalten. Der Bruch, der psychoanalytisch-gesellschaftstheoretische Bruch, die Kehre von Reich, wird von ihm sogar benannt. Das heißt also, er bezieht sich nicht auf die Schriften Sexuelle Revolution und Psychologie des Faschismus zurück. Das wollte ich nur benennen. Ich habe auch gesagt, ich verstehe es nicht. Aber ich kenne Leute, die es verstehen. Und hier ist eine Anthropologisierung im Spiel, die er so in den früheren Sachen nicht hat, würde ich sagen. Das ist klar, ich meine, die machen ja auch das Seminar mit Barbara Lund zusammen. Ich würde sagen, da sind doch durchaus Berührungspunkte, wie man die romantische Sprache und die andere, das Hyperlibre sozusagen durchaus harmonieren. Wenn man auch nur nicht mehr können kann, als nebeneinander zu sitzen erstmal und die Sachen protokollieren. Wissen Sie, da bin ich einfach zu konservativ. Für mich ist die psychoanalytische Praxis, also die psychoanalytisch orientierte Praxis, vielleicht also eingebunden in bestimmte Körperarbeiten, wie also Psychoanalytiker das auch immer stärker machen, sehr stark verbunden mit Bewusstseinsbildungsprozessen. Und auch sehr stark bezogen und ich glaube immer stärker, also jedenfalls dort, wo ich bei Psychoanalytikern oder auch bei Ärzten oder Psychiatern rede, ist das Bedürfnis nach Kenntnis der Gesellschaft verstärkt heute zu finden. Also wenn da in Lindau, also 1000 Ärzte, Psychiater, Psychologen da sitzen, und ich spüre da bei meiner Rede über Gesellschaft, dass die immer stärker begreifen, dass die Grenzen ihrer Konfliktlösungen im therapeutischen Zusammenhang häufig sehr eng gefasst sind, wenn sie nicht verstehen, was von außen reinkommt, also wie die Individuen und ihre therapeutische Situation auch geprägt ist durch gesellschaftliche Konflikte. Deshalb halte ich und deshalb sage ich, ich bin darin konservativ an den ursprünglichen kulturphilosophischen und eher aufklärerischen Ansätzen, sowohl der Psychoanalyse wie auch der übrigen theoretischen Konstruktionen stärker fest. Aber es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die sagen, also man muss da viel tiefer in die Körperlehre, in die Körperlehre eingehen, um bestimmte Heilungsprozesse zustande zu bringen, zum Beispiel bestimmte Psychosen. Ich bestreite das nicht. Ich bestreite das nicht. Es gibt eine tiefen Dimension von Krankheiten. Zum Beispiel, das gilt für Schizophrenien oder ganz schwere Selbststörungen. also Störung des Selbst, die im Grunde vor dem Aufbau des, des psychoanalytischen erkennbaren Apparats liegen, die, an die kommt man nicht mit Bewusstsein ran und Bewusstseinsbildungs. Ja, und auch Pränatale noch dazu. Das heißt also, aber da will ich mich raushalten. Da weiß ich zu wenig. Da habe ich vielleicht nur Vorurteile dagegen. Ich toleriere das auch. Aber es ist nicht die Linie, in der ich meine kritisch-theoretischen Zusammenhänge erörtere. Und ich habe eher die Neigung, die vernunftorientierten Theorien in den Vordergrund zu rücken und bin etwas vorsichtig mit der tiefen Dimension. Nicht? Da bin ich auch gleich bei Bloch an dem Punkt. Diese gewissermaßen die Dialektik zwischen Oberfläche und Tiefe ist ein Problemzusammenhang, an dem Bloch arbeitet, gewiss auch wiederum im geistigen Strom der Phänomenologie, von dem ja sehr viele beeinflusst sind, einschließlich Adorno noch, wenn er sehr, sehr spät und immer wieder sich mit Husserl auseinandersetzt, ist die Frage der Ding-Konstitution, also dessen, was ein Ding ist, was Phänomene sind, für diese Generation ein wesentlicher Punkt ihrer Analyse. Und das gilt selbstverständlich auch für die Phänomenologie, für Sein und Nichts von Sartre, also phänomenologisch orientiert. Diese Form des Existenzialismus ist phänomenologisch orientiert. Für Bloch, der doch aus einem Zusammenhang eher klassischer Richtung, klassischer Prägung kommt, der das weite Feld der Philosophie beackert unter Gesichtspunkten ihrer materialistischen Substanz der Philosophie, des Materialismus und jener Elemente, die stärker sich beziehen auf das, was in die Natur geht. Oder was ist überhaupt Natur? Ist für Bloch die zentrale Frage. Worauf gründen wir das, was Natur ist, die innere Natur, die äußere Natur? Was ist unser Verhältnis zur Natur? Das zentrale Kapitel in im Prinzip Hoffnung geht über das, was er Mitproduktivität der Natur nennt. Die Menschen sind Naturwesen auch. Und sie bewegen sich innerhalb der Natur als um aufrechten Kampf strebende Lebewesen. Aber doch so, dass eigentlich nie dieser Materialismus sich aufzulösen vermag. Deshalb die Schrift Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz rekonstruiert die Materie und die philosophische Ideen der Materie sowohl in den philosophischen Ausdrucksformen wie in den Bildern. Wenn ich sage in den Bildern, dann ist das immer, bedeutet das bei Bloch immer, dass die Bilder und die Sache miteinander korrespondieren. Das heißt, die Entwicklung der Bildwelten der Menschen ist genauso wichtig wie das, worauf sie sich gründen und woraus sie sich speisen in den konkreten Vorstellungszusammenhängen. Eine der frühesten Schriften von Bloch ist deshalb der Geist der Utopie, entwickelt an literarischen Texten. Aber Utopie hat für ihn eine ungeheuer bewegende Kraft. Das ist Entwurfsfantasie, das sind Bilder, das sind Naturbilder, das sind soziale Bilder, das sind Bildwelten. Das heißt, die Menschen leben eigentlich in einer Dialektik von Natur, Materie, Grundlage und in denen sich und den in sich spiegelnden Bildern. Sie sehen daran, das würde Adorno so nicht sehen. Und der Konflikt zwischen beiden ist auch immer sehr stark gewesen. Adorno hat Bloch, die zeitweilig auch miteinander befreundet gewesen sind, immer als einen Hoffnungsphilosophen entwertet oder abgewertet, nicht? Als einen verliebt in die Hoffnung. Was ist das für eine Denkweise? Also wenn die Menschen das machen, aber was ist da die Aufgabe der Philosophie? Ja, die Aufgabe der Philosophie nach Bloch ist, diese utopische Funktion aufzuraffen. Und häufig ist in den utopischen Bildern mehr Realitätsgehalt als in dem, worauf sie sich beziehen. Die Kraft des Transzendierens, des Überschreitens. Und systematisch formuliert die Kraft des noch nicht. Die Ontologie des noch nicht. Die Seinslehre des noch nicht. Des offenen Horizonts. Der offenen Welten. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, zumal wenn er keines hat. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. In dem Maße, zumal wenn er keines hat, in dem Maße, wie sich die Situation verengt, der Menschen auch die Angst besetzt wird, fangen die Menschen an zu imaginieren. Also viel. Das ist einer der Gründe, warum Bloch Erbschaft dieser Zeit schreibt. 1934, 35, neben Reich. Eine andere Faschismusanalyse, die weniger psychologisch gerichtet ist, sondern auf die vom Dritten Reich aufgerafften und als Rohstoff umgestalteten Bildwelten, unter anderem das Dritte Reich. Was bedeutet das zunächst? Jetzt bei der Stelle in die Tradition, in eine, wenn auch fiktive Tradition, das Erste Reich, das Zweite Reich war das Kaiserreich, das Erste Reich war das Deutsche Imperium und das Dritte Reich ist nun das Tausendjährige, denn die Bereiche vorher haben ja nicht so lange. Ne, wieso, sagen Sie, nein, das ist doch... Das ja, Dritte Reich ist... Ja, aber das Erste Reich, was ist das Erste Reich? Das Erste Reich ist, also könnte man vielleicht rechnen vom Vertrag von Verdun, Bis 806, doch 1000 Jahre. Nein, das ist viel einfacher, das ist viel simpler. Das Erste Reich ist das 1871 gegründete. Das Zweite Reich ist die Weimarer Republik. Und das Dritte Reich, ja, doch. erste ist das Heilige Römische Reich Deutscher Nation bis 1806. Das zweite ist das Bismarck. Ja, das ist. Was? Weimar gelandet. Nee, Weimar war ich auch nicht. Tja. Nein, ich habe das immer darauf bezogen, auf diese drei Stufen. Na gut, wenn Sie sagen, dann nehme ich das auf. Aber das wäre die unmittelbare geschichtliche Dimension. Und wo ist diese ideologische Dimension? In der Führerschaft, diese ersten beiden Reiche. Nein, auf welche Philosophie bezieht sich das? Joachim von Fjord. Ja, und was sagt der? Er sagt, dass das Dritte Reich ewig ist. Das Dritte Reich, also Herr Mikkel, etwas bin ich überfragt. Das Erste Reich ist das vor Christus, das Römische Reich. Das Zweite Reich ist auch irgendetwas Endliches. Und das Dritte Reich ist das, wo also alle jede Utopie für Mittelalterlicher Philosoph bezieht es auf natürlich auch ein christliches Reich, was nach Christi Wiederkunft aufgerichtet wird. Und die Nazis beziehen es nun auf die Nazi-Herrschaft. Ja, das heißt, es ist eine. Ja, es ist praktisch also eine Analyse bei diesem Abt, dass es eine Dreigliederung gibt. Eine Dreigliederung der Verfallenheit, der Verworfenheit, des Aufbruchs, also durch das Christentum, da haben Sie ganz recht, also nicht nur das Römische Reich, sondern eigentlich alles, was vorher war, und eben die Wiederkehr Christi in dieser Welt als das stabile Reich, das dann auch keine Folgereiche mehr hat. Das heißt, diese Dreigliederung wird vom Dritten Reich aufgenommen, aber auch andere Symbole, sagt Bloch. Gleichsam die symbolischen Handlungskompetenzen des Dritten Reichs werden von Bloch ins Zentrum seiner Analyse gerückt. Dieses Hakenkreuz und die Runen und das archaische Symbol Vorrat wird vom Dritten Reich geplündert und zum Teil assimiliert sogar Arbeiterbewegungselementen, die es gibt und die Einzelnen dann auch ganz neu ansprechen und attraktiv sind für die Masse der Bevölkerung. Das heißt, Erbschaft dieser Zeit, Erbschaft bedeutet, hier geht ein Erbe ein in das Dritte Reich, das praktisch alles, was es im Aufklärungszusammenhang gegeben hat, also umdreht, also herrschaftsbestimmt, funktionalisiert und sich gegen die Emanzipationselemente dieser Symbole wendet. Für Bloch ist dann dieses Element der Assimilation der Symbole und der Emanzipationsversprechen vorheriger Denkweisen der Hauptpunkt seiner Faschismus-Analyse. Das ist nicht das Einzige in seinem Werk, aber es zeichnet doch auch eine verschiedene Akzentuierung der Wahrnehmung dieser Welt des Faschismus. Wenn Sie Reich nehmen, wenn Sie Adorno nehmen in der Dialektik der Aufklärung, es sind verschiedene Akzente, die hier gesetzt werden, die als ja, dann bestimmend für den ganzen Zusammenhang angenommen werden. Ich möchte Ihnen zum Schluss hier noch einige Passagen aus den Grundrissen einer besseren Welt, in der im Prinzip Hoffnung steht das drin. Es gehört zur Mechanistik, sagt er, sich auf isoliert gehaltene Anfänge zu beschränken. Und es gehört erst recht zu ihr, dass sie über dem Produkt und seinen Relationen die Urrelation des Produzierens selber vergisst. Dass der technischen Weltveränderung objektiv entsprechend, im Übrigen gehört Bloch zu den wenigen dieses westlichen Marxismus, die einen positiven Begriff von Technik haben. Sie können fast in allen diesen Theorien eine abwertende Stellung nehmen, während Technik für Bloch so etwas wie ein Projekt ist, ein menschliches Projekt, im Übrigen besetzt, hoch besetzt mit Utopien. Wenn Sie die Utopien von Morus nehmen und Bacon und anderen, da haben Sie die Grundrisse einer anderen Welt, die alle fast durchgängig mit Technik zu tun haben. Mit Bewegung, Schnelligkeit. Bei Bacon gibt's auch die Utopie des U-Boots, nicht unter Wasser fahren, in der Luft fliegen, natürlich der alte, uralte Traum des Fliegens, nicht, der ja auch einige Menschenopfer gekostet hat. Wenn man also bis auf Ikaros und Daedalus zurückgeht. Dass der technischen Weltveränderung objektiv entsprechende, muss aber für konkrete Technik so in einer objektiven Produktionstendenz der Welt gegründet sein, wie es Mutatis Mutandis für konkrete Revolution in der objektiven Produktionstendenz der menschlichen Geschichte gegründet ist. Mit Produktivität der Natur ist vorausgesetzt, jene, die eben Paracelsus im Sinne hatte, wenn ihm seine Natur bereits wie eine befreundete oder utopisch befreundbare erschien. Und er sagt, Paracelsus, inwendig voll Heilmittel, voller Rezepte und eine einzige Apotheke, sagt Paracelsus. Die Natur ist eine einzige Apotheke. Er hat sich was anderes darunter vorgestellt als Apotheken heute. Aber wenn Sie chinesische Apotheken sehen, haben Sie noch dieses. Also für mich war das, als ich 1980 oder 81 in China war, so verblüffend, die Apotheken zu sehen. Die Apotheken, das waren riesige Warenhäuser, aber eben Apotheken, in denen in der Tat unendlich viel Heilkräuter ausgestellt waren. Und natürlich auch, also ich weiß ja nicht, ob dieses Viagra das ersetzt, aber zum Beispiel eine ganze Potenzabteilung in der Apotheke, nicht? Von Hörnern und Substanzen und Essenzen und aber alles großenteils Naturheil. Kräuter, eine große, das hätte sich Paracelsus so ungefähr vorstellen. Was? Und Wilhelm Reich, ja, das ist richtig. Nicht diese Mitproduktivität der Natur, also ein Kosmos, in dem sich der Mensch aufschließt, so wie der Mikrokosmos Mensch die Welt zu sich kommen lässt. Dadurch, dass die Wurzel der Dinge mitwirkend verwendet wurde, schien sie greifbar. Und so nimmt er jetzt also in diesen Naturbegriff etwas auf, was selbstverständlich mit der heutigen Ökologiebewegung unmittelbar synchron ist und unmittelbar verankert ist. Die Menschen können nur ihre Gesellschaft menschenwürdig gestalten, wenn sie die Mitproduktivität der Natur begreifen, wenn sie die Natur nicht vergewaltigen. Beschneiden, drangsalieren, unterdrücken. Aber sie haben hier auch ähnliche Fragestellungen bei Adorno und Horkheimer, nur auf einer ganz anderen Ebene der Ausdehnung dieses Fragezusammenhangs der Natur, der insoweit viel umfangreicher ist, als Bloch jetzt diese ganzen Naturreligionen auch durchgeht, durchmustert. Das heißt also, das Materialismusproblem ist ein Durchmustern der gesamten Denkweisen oder des Vorrats an Denkweisen der Menschheit unter Gesichtspunkten eines solchen Einbringens der Natur in den menschlichen Zusammenhang. Und wie Natur auf der einen Seite mit Produktivität verlangt, das heißt eine Art Balance von Mensch und Natur, so ist jetzt der Gegenpol Naturrecht und menschliche Würde. Das heißt Würde, die naturrechtlichen Elemente des aufrechten Gangs. Der aufrechte Gang wird am letzten gelernt, hat Bloch schon als junger Mann 1904 oder 2 gesagt, ist dieses der Kampf um die Menschenrechte, um die Grundrechte, um das naturrechtliche Element des aufrechten Gangs, der andere Pol des Bloch'schen Denkens, aber hier auch besetzt mit dem utopischen Vorrat und den utopischen Reserven von Bildern, von Denkweisen, Projekten, mit denen wir es zu tun haben. Gut, ich werde morgen noch ein bisschen da weitermachen und vor allen Dingen noch einen Denker, den ich hier nicht einbezogen habe in diesen westlichen Marxismus, erörtern, nämlich Karl Korsch, der wiederum einen anderen Akzent gesetzt hat, aber durchaus in diesem großen Zusammenhang Marxismus, westlicher Marxismus, einen ganz produktiven Beitrag zur Interpretation der Marx'schen Lehre geleistet hat. Und dann, wie gesagt, werde ich morgen gegen 1 dann nach einer kurzen Pause also die erste Stunde wiederholen. Also, ich